Praise God. Preist Gott. Hello, church. Hallo, Freunde. Greetings. Ich grüße euch mit Gnade und Barmherzigkeit. Zuerst möchte ich euch auch im Namen meiner Familie für all eure geschätzten Beileidsbekundungen und besonders eure Gebete für mich und meine Familie angesichts des Heimgangs meiner Mutter bedanken. Sie ist jetzt an einem viel besseren Ort als wir alle, nicht wahr? Natürlich vermisse ich sie sehr. Sie war diejenige, die mir von Jesus erzählt hat, als ich noch ein kleiner Junge war. Ich habe damals noch nicht alles richtig verstanden, aber sie hat mit mir über den Herrn gesprochen. Also bat ich sie, mir ein Kreuz zu kaufen. Die Sache ist eben die, sie hat mich auch in Vampirfilme mitgenommen. Und darum bat ich sie, mir ein Kreuz zu kaufen, weil Vampire Angst vor Kreuzen haben. Auf jeden Fall hat damit meine Reise begonnen, auf der das Kreuz von Jesus Christus in meinem Leben immer größer geworden ist. Und wenn sie nun aus der Wolke der Zeugen herabschaut, ist sie umgeben von lauter Familienmitgliedern. Mein Vater ist dort, mein Großvater ist dort und meine Großmutter ist dort. Sie lassen es sich alle da oben gut gehen und feiern ein Fest. Sie ist jetzt jung, jünger als ich. Sie ist nun ewig jung. Sie wird nie mehr Schmerzen haben. Und ich habe das starke Gefühl, dass unsere Trennung nur sehr kurz sein wird. Denn der Herr kommt bald wieder. Lobt und preist ihn. Amen. Preist den Herrn. Das ist eines der Dinge, die heute in der Lehre und Predigt auf der Welt fehlen. Das Wiederkommen des Herrn. Der Herr wird jeden Dienst segnen, in dem von der Entrückung die Rede ist. Denn dort werden Menschen vorbereitet. Das ist die gesegnete Hoffnung. In der Bibel steht, dass die Toten in Christus als Erste auferstehen werden, wenn er mit dem Ruf des Erzengels und dem Schall der Posaune wiederkommen wird. Meine Mutter wird vor mir einen nagelneuen Körper bekommen. Und wir, die wir leben, ich sagte, wir, die wir leben, wir als Christen schauen nicht zum Grab hinab, wir schauen zum Himmel auf. Wenn er wiederkommt, werden die Toten in Christus als Erste auferstehen. Sie werden ihren Körper zuerst bekommen und dann bekommen wir unseren Körper. In der Bibel steht, dass diese Sterblichkeit Unsterblichkeit anziehen wird. Unser Körper wird sofort unsterblich. Das Wort, das hier in der Bibel verwendet wird, bedeutet in einem Augenblick, sehr schnell, auf Griechisch innerhalb einer Atomsekunde. Unsere Körper werden im Handumdrehen verwandelt, sodass wir ewig jung und ewig gesund und ewig stark sein werden, um beim Herrn zu sein. Und so werden wir für immer beim Herrn sein. Das ist die gesegnete Hoffnung. Wenn du nun sagst, dass mit der Entrückung der Moment gemeint ist, wenn Jesus am Ende der 7 Jahre der Trübsal wiederkommt, dann ist das keine gesegnete Hoffnung für die Gemeinde. Wie kann es eine gesegnete Hoffnung sein, wenn wir die schlimmsten 7 Jahre erleben werden, die es auf der Welt je gegeben hat? Nein, die gesegnete Hoffnung ist das, was Jesus meint, wenn er sagt, im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich euch gesagt haben, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Dort lesen wir nichts von Trübsal, nichts vom Warten auf die Trübsal, nichts vom Zeichen des Tieres. Lasst euch von niemandem Angst machen. Jesus selbst hat gesagt, was wir tun sollen, wenn wir all diese Dinge sehen. Kriege und Gerüchte von Kriegen und Seuchen und Erdbeben an verschiedenen Orten. Was hat Jesus gesagt? Was hat Jesus gesagt? Denn also hat Gott die Welt geliebt. Nein, was hat Jesus gesagt? Schauen wir uns den Vers an. Hier ist er. Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Was ist der Unterschied zwischen Kriegen und Kriegsgerüchten? Jetzt gerade gibt es einen Krieg, nicht wahr? Zwischen Russland und der Ukraine. Wir stecken mittendrin. Aber was sind Kriegsgerüchte? In der neuen Genfer Übersetzung steht, ihr werdet hören, dass Kriegsgefahr droht. Wir hören auch, dass Kriegsgefahr droht, nicht wahr? Doch was sagt Jesus hier? Habt Acht. Lesen wir es gemeinsam. Habt Acht, erschreckt nicht. Sag zu deinem Nachbarn, hab Acht und erschrecke nicht. Bist du erschrocken? Wenn also jemand predigt, dass all dies geschehen wird, dass die große Trübsal bevorsteht und dass dies oder jenes das Zeichen des Tieres sei und man dies oder jenes nicht mitmachen dürfe, dann denk daran, dass es noch nicht so weit ist. Lesen wir weiter. Er sagt, denn ein Heidenvolk wird sich gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Und es werden hier und dort Hungersnöte und Seuchen geschehen. Das haben wir erlebt, nicht wahr? Pandemien, Seuchen. Seuchen und Erdbeben geschehen. Dies alles ist der Anfang der Wehen. Das Wort hier bei Wehen ist das Wort Odin. Es wird für eine Frau verwendet, die kurz vor der Geburt steht. Sie hat Geburtsschmerzen und diese kommen in Wellen. Wehen. Die Geburt ist noch nicht da, aber die Wehen sind schon da. Das alles sind Zeichen, dass die Erde sich vorbereitet. Diese Dinge kommen nicht von Gott. Als Gott den Himmel schuf, hat er ihn vollkommen gemacht. All diese Dinge geschehen wegen der Sünde des Menschen. In der Bibel steht, die Erde reagiert auf die Sünde des Menschen. Und zwar so, dass zum Beispiel ein großes Land, eines der größten Länder der Welt, viele Jahre lang keine richtige Weizenernte einfahren kann. Ich sage euch, Länder, die unschuldiges Blut vergossen und Christen verfolgt haben, haben heute mit Problemen wie Armut und Gesetzlosigkeit zu kämpfen. Und sie haben selten eine gute Weizenernte. Sie sind von Importen abhängig. Warum? Weil die Erde sich wehrt. All das sind also Zeichen, dass die Erde sich wehrt. Wir nennen es Klimawandel. Die Bibel sagt, die ganze Schöpfung seufzt. Wenn Jesus wiederkommt, wird er alles wieder in Ordnung bringen. Und wisst ihr, was das Beste von allem ist? Ich freue mich darauf, meine Mutter und meinen Vater wiederzusehen. Und du wirst deine Lieben wiedersehen. Aber wir werden auch Jesus von Angesicht zu Angesicht sehen. Den Herrlichen, den hellen Morgenstern, die Lilie der Täler, die Narzisse von Sharon, den einen, den die Bibel als Sehnsucht aller Völker bezeichnet. Er ist herrlich und lieblich. Und wir werden ihn von Angesicht zu Angesicht sehen. Jetzt gerade können wir nur seine Gegenwart spüren, während ich spreche. Seine Gegenwart ist hier durch den Heiligen Geist. Aber dort werden wir ihn auch von Angesicht zu Angesicht sehen. Denn er ist nicht nur geistlich auferstanden, er ist körperlich auferstanden. Er ist körperlich in den Himmel aufgefahren. Und er wird körperlich wiederkommen. Schaut zum Himmel auf, denn eure Erlösung naht. Er macht alles herrlich zu seiner Zeit. Amen. Wisst ihr, der Herr macht alles zur richtigen Zeit. Selbst wenn anscheinend schlimme Dinge und Unglück geschehen, lässt Gott zu, dass es zu einer bestimmten Zeit passiert. Vielleicht sehen wir das nicht in diesem bestimmten Moment, aber es wird später zu etwas Gutem führen. Oft ist uns nur nicht klar, dass etwas aus dieser schlechten Sache heraus entstanden ist. Wer von euch weiß, dass Gott seinen Kindern alles zum Besten dienen lässt? Ihr seid Söhne und Töchter Gottes. Deswegen werdet ihr alles erben. Nicht alles ist gut, aber alles in eurem Leben wird euch zum Besten dienen. Selbst Verspätungen oder Ampeln. Du merkst es vielleicht nicht, aber du bist jemand, der gern schnell fährt. Und Gott weiß, dass vor dir ein Unfall passieren wird. Also lässt er zu, dass viele deiner Ampeln rot sind. Doch du spuckst Gift und Galle, weil du alles andere als glücklich darüber bist. Dank dem Herrn selbst für diese kleinen Dinge. Ich benutze absichtlich ein so kleines Beispiel, weil ich zeigen will, dass mit alles wirklich alles gemeint ist. Aber du musst es glauben. Ich habe heute nicht den Platz bekommen, den ich wollte, Pastor. Alles dient zu deinem Besten. Gott will, dass du dort sitzt. Vielleicht sollst du jemanden kennenlernen. Gott stellt dich an den richtigen Ort. Denk immer daran, dass Gott dich beschützt. Ich weiß, dass viele von euch erlebt haben, wie sie davon abgehalten wurden, an einen bestimmten Ort zu gehen. Und später haben sie dann herausgefunden, dass es eine gefährliche Gegend war. Gott beschützt uns immer. Wir beschweren uns jetzt, weil wir seine Liebe nicht erkennen, aber er schaut viel weiter voraus. Ja, Martha und Maria mögen weinen. Jesus weinte auch mit ihnen zusammen. Aber er wusste, dass er Lazarus von den Toten auferwecken würde und dass der Name Lazarus für immer bestehen würde. Er wusste, wie es ausgehen würde. Sie wussten es nicht, weil sie nur im Moment lebten. Oder vielmehr, Martha lebte in der Vergangenheit und in der Zukunft. Maria lebte im Moment. Es gibt einen sehr schönen Bibelvers, in dem es heißt, jetzt ist die angenehme Zeit. Jetzt ist der Tag des Heils. Im ersten Teil, wo jetzt ist die angenehme Zeit steht, wird das Wort Kairos Dektos verwendet. Kairos Dektos. Es ist ein Zitat aus Jesaja. Und dort heißt es Et, Zeit, und Rason. Erinnerst du dich an das Rason-Jahr? Rason und das griechische Dektos sind das gleiche Wort. Es beschreibt die Zeit, in der Gottes Gnade im Überfluss vorhanden ist. Amen. Wann ist die Kairos Dektos, die angenehme Zeit? Jetzt. Jetzt. Jetzt. Trotz all dem Finsteren, das in der Welt passiert, tut Gott große Dinge. Es gibt überall Erweckungen. Neutestamentliche Erweckungen. Preis den Herrn. Erweckungen im Dienst der Gerechtigkeit. Denk daran, wenn du etwas über die Endzeit hörst oder darüber siehst, hab Acht und erschrecke nicht. Wenn derjenige sagt, die Schalen des Zorns werden in der Offenbarung ausgegossen, wir stehen nun am Anfang der großen Trübsal, dann weiß diese Person nicht, wovon sie spricht. Denn ein Kind Gottes wird das nicht miterleben. Das lesen wir ganz klar in Römer 5. Da steht, Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Ist das nicht wunderbar? Überleg dir einmal, wie sehr Gott dich allein jetzt liebt, da du sein Kind bist. Aber er hat dich schon geliebt, als du noch ein Sünder warst. Gott sandte seinen Sohn, als wir alle noch Sünder waren. Er war uns gleichgültig. Wir haben uns nicht um ihn gekümmert. Wir haben in einem Fort gesündigt. Wir sind alle wie Schafe in die Irre gegangen. Doch Gott sandte seinen Sohn, um die Zahlung, das Lösegeld für unsere Sünden zu werden. Gott hat seine Liebe zu uns gezeigt. Vergiss das nicht angesichts all des Bösen, das gerade geschieht. Und Böses kommt nicht von Gott. Pastor Prince, warum hat Gott Adam und Eva geschaffen, wenn er wusste, dass sie sündigen würden? Wenn du jemanden erschaffen und ihm einen freien Willen geben willst, aber wüsstest, dass ein freier Wille wirklich frei sein muss und dass es auch die Möglichkeit geben muss, eine falsche Entscheidung zu treffen, würdest du dich dann dagegen entscheiden, jemanden mit einem freien Willen zu erschaffen? Dann sind Roboter das Richtige für dich. Obwohl sich auch Roboter manchmal falsch verhalten. Aber Gott wollte keine Roboter. Er wollte keine künstliche Intelligenz. Er hat uns einen freien Willen gegeben. Er hat uns in seinem Bild geschaffen. Und währenddessen wusste Gott die ganze Zeit, dass der Mensch sündigen würde. Aber trotz allem wusste Gott durch seine Allwissenheit, dass dieses Böse, die Sünde des Menschen, zur allergrößten Erlösung führen würde. Hätte der Mensch nicht gesündigt und wäre unschuldig geblieben, dann hätte es keine Garantie gegeben. Auch wenn es Adam und Eva gelungen wäre, sündlos zu bleiben, hätte das nicht garantiert, dass es ihre Nachkommen auch schaffen würden. Irgendwann würde es aber Hunderte und Abertausende von ihnen geben. Mit der Zeit wäre die Erde bevölkert und es hätte keine Garantie gegeben, dass nicht irgendjemand sündigen würde. Sie hätten also immer in diesem Status der Unsicherheit gelebt. Aber mit der Erlösung durch Christus hat Gott seinen Sohn gesandt, den letzten Adam. Und mit Christus gibt es nun eine Garantie und ewige Sicherheit für uns alle. Unsere Erlösung gilt für immer. Du bist auf ewig gerettet. Amen. Du musst dir keine Sorgen darum machen. Überleg dir das einmal. Als Adam und Eva im Garten lebten, hatten sie die Verantwortung für die Erde. In der Bibel steht, dass du und ich durch das erlösende Werk von Christus nun gemeinsam Erben mit Jesus Christus im Mittelpunkt des Universums sind. Und wo ist das? Jenseits der Milchstraße, jenseits dessen, was das beste Teleskop, das die Menschen bauen können, erreichen kann. Dort ist meine Mutter hingegangen. Die Engel haben sie direkt dorthin gebracht, direkt in die Gegenwart Gottes. Eines Tages wird laut Bibel der Himmel herabkommen. Eine ganze Stadt wird buchstäblich auf die Erde herunterkommen. Das ist eine ganz andere Predigt. Aber wer von euch weiß, dass Gott immer die Ehre bekommt? Gott verwandelt selbst den Zorn des Menschen in Lobpreis für sich. Nicht, dass Gott Böses verursachen würde, das kann Gott nicht. Gott ist vollkommen gut, Gott ist Liebe. Aber Gott bekommt die Ehre. Wann sticht Wahrheit heraus? Wann wird Wahrheit groß? Inmitten von Unehrlichkeit, inmitten von Betrug. Wenn es inmitten von Sünde Wahrheit gibt, wird die Wahrheit klar erkennbar. Dieser Teil von Gott, Barmherzigkeit, Mitgefühl, Gnade, Liebe, kann ohne Sünde gar nicht ausgelebt werden, auch wenn all das ein Teil der Gottheit ist. All das war schon da, bevor der Mensch sündigte, aber es konnte nicht sichtbar werden, solange es keine Sünde gab. Denn Gnade gilt für Menschen, die gesündigt haben. Barmherzigkeit gilt für Menschen, die versagt haben. Dieser Teil von Gott wird also erst sichtbar, wenn gesündigt wurde. Ich sage damit nicht, hör zu, dass wir sündigen sollen, damit Gottes Gnade sichtbar wird. Nein, so versuchen die Leute es zu verdrehen, aber das ist die Wahrheit. So wie die Wahrheit erst inmitten von Unehrlichkeit und Lüge sichtbar wird, so wird auch die Liebe erst in ihrer Schönheit sichtbar, wenn sie unter Bitterkeit, Rachsucht und Unversöhnlichkeit steht. Erst dann fällt jemand mit Liebe auf, so wie Jesus in Galiläa. Als er dort unterwegs war, war um ihn herum so viel Hass. Und doch heilte er die Kranken, weckte Tote auf und machte Aussätzige rein. Wunderschön. Gnade inmitten der Hässlichkeit, die unsere Sünden in die Welt gebracht haben. Also das Problem der Welt heute ist, die Menschen sagen, wir müssen die Welt retten. Das ist alles schön und gut, aber zuerst müssen wir die Menschen retten. Die Menschen sind die Ursache aller Probleme. Wenn die Menschen gerettet sind, wird auch die Welt gerettet. Es gab einmal einen Pastor, der eine Predigt vorbereitete und er wusste nicht, was er predigen sollte. Es war Samstagabend und er betete, oh Gott, bitte sprich zu mir, gib mir eine Botschaft. Habt ihr das schon einmal erlebt, Pastoren? Da kam sein kleiner Sohn herein und fragte, Papa, kannst du mir bitte etwas vorlesen? Und er sagte, nein, nein, ich habe zu tun. Bitte, kannst du mir diese Geschichte vorlesen? Es war eine Geschichte über die Erde, über die Welt. Und auf der Rückseite war ein Bild von einem Menschen. Da dachte er sich, ich mache ein Puzzle aus dem Bild, damit mein Sohn beschäftigt ist und mich nicht weiter stört. Ich brauche eine Botschaft vom Herrn. Also schnitt er die Puzzleteile für seinen Sohn aus. Aber der Sohn kam ganz schnell wieder zurück. Der Mann hatte gedacht, er kann nicht wissen, wie die Erde aussieht, also wird er eine Weile dafür brauchen. Aber der Sohn kam sehr schnell wieder zurück. Er hatte alles wieder zusammengeklebt und es war alles richtig, genauso wie die Erde aussehen muss. Der Vater fragte ihn, wie hast du das gemacht? Und der Sohn sagte, hinten drauf ist ein Bild von einem Menschen. Wenn man den Menschen richtig hat, wird auch die Erde richtig. Versteht ihr? Und so kam der Pastor zu seiner Predigt. Wenn beim Menschen alles in Ordnung ist, ist auch die Erde in Ordnung. Es fängt bei uns an. Wir sind so stolz, dass wir uns weigern, unsere Schwächen zuzugeben. Aber in der letzten Predigt habe ich darüber gesprochen, wie Gott die schwachen Dinge gebraucht. In der Bibel steht nicht, nach meiner Schwachheit werde ich stark, ich wachse aus meiner Schwachheit heraus. Darin liegt auch eine Wahrheit. Aber das meint Paulus nicht, wenn er schreibt, wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Das gefällt uns nicht, stimmt's? Wir wollen uns der ganzen Welt als stark zeigen. Wir wollen uns als jemand zeigen, der alles kann. Ich bin unbesiegbar, nicht wahr? Das singen wir und das glauben wir. Aber dann passiert auf einmal etwas und wir sind doch nicht mehr so unbesiegbar, wie wir dachten. Wir vergessen, dass unsere Hoffnung eigentlich in unserer Schwachheit liegt. Unsere Schwachheit berechtigt uns dazu, Gottes Kraft und Gottes Macht in Anspruch zu nehmen. Gott hat zu Paulus gesagt, meine Gnade wird in deiner Schwachheit vollkommen. Aber wenn du sagst, in mir gibt es keine Schwachheit, dann bist du auf dich allein gestellt. Gott gebrauchte den Kieferknochen eines Esels in den Händen von Simson, um 1000 Männer zu töten. Gott gebrauchte den Ochsenstachel, mit dem man den Ochsen zum Gehen antreibt. Das ist ein langer Stab, aber er ist nicht für den Krieg gedacht. Er ist dazu gedacht, den Ochsen anzutreiben. Aber Gott gebrauchte ihn in den Händen von Shamgar, um 600 Philister zu vernichten. Er gebrauchte die Tonkrüge in den Händen von 300 Männern, oder 301, zusammen mit Gideon, als Gideon rief, die Posaune des Herrn, das Schwert des Herrn. Gideon und alle anderen riefen es und zerschlugen ihre Tonkrüge. Und alle Feinde flohen. Ja, nur Tonkrüge und eine Posaune und die Feinde flohen. Ein Stück Brot und ein Schluck Saft, die man zu sich nimmt. Und der Tumor verschwindet. Wir verachten die schwachen Dinge, weil wir vergessen, dass es in der Bibel heißt, dass Gott das Schwache und Törichte und Unedle gebraucht, um die Starken und Weisen zu Schanden zu machen. Amen. Die Lektion von Hiob ist ganz einfach. Obwohl er in Gottes Augen ein gerechter Mann war, ein aufrechter Mann, gab es in ihm Selbstgerechtigkeit. Gott erlaubte, dass er auf die Probe gestellt wurde. Und am Ende der Geschichte sagte Hiob, ich hatte von dir gehört, Herr, aber nun sehe ich dich mit meinen Augen und verabscheue mich. Und sofort stellte Gott wieder alles her, was Hiob verloren hatte. Alles, was er verloren hatte. Amen. Wenn man die Zahlen dessen betrachtet, was er verloren hatte, die Zahlen stehen dort, und die Zahlen dessen, was er wiederbekam, war es genau das Doppelte. In der Bibel steht, dass der Herr ihm das Doppelte gab. Und das meint Jakobus, als er sagt, dass wir bei Hiob das Ende bedenken sollen, das der Herr für ihn bereitet hat. Er hat ihm alles wiedergegeben. Vielleicht sagst du jetzt, aber bei den Kindern, die er verloren hat, hat er nur genauso viele wiederbekommen. Nein. Weißt du warum? Er hatte nun doppelt so viele. Er hatte all die Kinder auf der Erde und genauso viele im Himmel. Mit anderen Worten, Gott zeigt damit, dass sie nicht verloren sind. Hätte Gott die Zahl der Kinder verdoppelt, würde das bedeuten, dass die ersten Kinder verloren waren. Aber im Himmel würde Hiob sie wieder treffen. Also ist alles verdoppelt worden. Amen. Hiob hat viel durchgemacht. Doch Gott musste ihm seine Selbstgerechtigkeit aufzeigen. Wie uns allen. Wir zeigen oft mit dem Finger auf andere. Jedes Mal, wenn ich kurz davor bin, jemanden zu kritisieren, versuche ich innezuhalten und über mich selbst nachzudenken. Joseph Prince, hast du dich der gleichen Sache schuldig gemacht? Vielleicht nicht im gleichen Ausmaß, aber das Potenzial ist da. Oder ich habe es zu einem gewissen Teil gemacht. Es ist gut, so zu denken. Weißt du warum? Weil es einen demütig bleiben lässt. Gott lehrt uns hier also, uns unserer Schwäche bewusst zu werden. Aber wir sollen nicht dort stehen bleiben, sondern uns Christus und seiner Macht in unserem Leben bewusst werden. Amen in our life. Amen. Zum Beispiel all die Sünden, die dich immer wieder stürzen lassen. Du willst es gar nicht, aber wenn die Versuchung kommt, ist sie einfach zu stark. Weißt du warum? Weil du immer noch irgendwie auf dich selbst vertraust. Aber du musst zu dem Punkt kommen, an dem du zum Herrn sagst, ich habe diese Schwäche, das ist mein Problem. Leute, die rauchen, sagen einem immer, ich kann jederzeit aufhören, wenn ich will. Habt ihr das schon einmal gehört? Oder Leute, die trinken, sie sagen, ich kann jederzeit aufhören, wenn ich will. Habe ich recht? Habe ich recht? Wir alle kennen die Wahrheit. Wir müssen zu dem Punkt kommen, an dem wir sagen, ich schaffe es nicht, ich brauche Hilfe, besonders zum Herrn. Wenn du zu ihm sagst, ich kann es nicht, dann kann er. Amen. Gott gebraucht die schwachen Dinge der Welt, um die Mächtigen zu Schanden zu machen. Ein kleiner Junge besiegt den Helden, den besten Soldaten in der ganzen Philisterarmee. Und zwar nicht mit einem Schwert in der Hand, sondern mit einer Steinschleuder. Gottes Weg ist Demut, auch wenn er ein ehrfurchtgebietender Gott ist. Amen. Aber seine Wege sind alle demütig. Bleib demütig und der Tau wird auf dich fallen. Bleib demütig und Gnade wird über dich kommen. Amen, Freunde. Preis den Herrn. Halleluja. Ihr könnt jetzt nach Hause gehen. Wo liegt deine Schwäche? Wo liegt meine Schwäche? Vielleicht besteht deine Schwäche darin, dass du sagst, Pastor Prince, du sprichst immer über den Straßenverkehr. Und Pastor Mark auch. Pastor Mark spricht immer über die gleichen Schwächen wie ich. Ich weiß nicht warum, denn er predigt ja immer nach mir. Vielleicht nimmt er das gleiche Beispiel, ich weiß es nicht. Aber vielleicht sagst du, Pastor Prince, ich bin im Straßenverkehr echt entspannt, ich fahre sehr anständig. Das mag stimmen, aber dann hast du Schwächen in anderen Bereichen. Es muss also nicht eines der Beispiele sein, die ich nenne, okay? Könnt ihr mir soweit folgen? Dies ist die Kairos-Zeit. Dies wird ein Kairos-Jahr für uns alle sein. Was war Kairos noch gleich? Im Hebräischen, im Alten Testament, ist es das Wort Et. Auf Griechisch ist es Kairos. Die Kairos-Zeit ist also jetzt. Gott sagt zu uns, dass er in diesem Moment und besonders in diesem Jahr große Dinge für uns tun will. Ja, in der Welt wird es immer dunkler werden. Doch ich muss euch immer wieder daran erinnern, dass Pastor Prince nicht über die Welt spricht. In der Welt wird es immer dunkler werden, aber die Gemeinde wird immer herrlicher werden. Sie wird immer heller strahlen. Preis den Herrn. Danke, Jesus. Gehörst du zur Gemeinde? Dann sollten wir umso mehr in dieser Zeit zusammenkommen, Freunde. Hast du gewusst, dass es ein Vorgeschmack auf die Ewigkeit ist, wenn wir uns versammeln und den Herrn anbeten? Es ist eine Kostprobe vom Himmel. Du bekommst schon eine Kostprobe der Ewigkeit. Dort wird die Gegenwart des Herrn noch viel stärker sein als das, was du hier erlebst. Und nun kommen wir zu etwas anderem, das Gott in dieser Kairos-Zeit für uns tun will. Er sagt mir das schon nun seit einigen Wochen und ich habe darüber sprechen wollen. Aber ich hatte nie die Gelegenheit dazu. Ich glaube, dass das, was ich in einem Gottesdienst sage, genau das ist, was Gott für diesen Gottesdienst möchte. Auch wenn ich etwas schon lange im Voraus vorbereitet habe, und das kann manchmal einige Jahre im Voraus sein. Aber ich kann diese bestimmte Botschaft nur aussprechen, wenn er es mir erlaubt. Und ich habe nun den Auftrag, euch dies zu sagen. Dies ist auch eine Zeit der Wiederherstellung. Du wirst wiederbekommen, was du verloren hast oder wessen du dich beraubt fühlst. Vielleicht hat dich jemand betrogen. Vielleicht bist du einem Scammer auf den Leim gegangen. Das ist heutzutage ein großes Wort, besonders in Singapur, wenn man auf einen Scammer hereinfällt. Vielleicht sagst du, es war meine eigene Dummheit, ich war unvernünftig. Vielleicht glaubst du einer Lehre, die besagt, dass Gott dir nicht helfen muss, wenn es deine eigene Dummheit war. Freunde, allein die Tatsache, dass Christus für Sünder gestorben ist, bedeutet, dass er für Dummheit gestorben ist. Er hat nicht gewartet, bis wir klug geworden sind und ist erst dann für uns gestorben. Er hat nicht darauf gewartet. Es gibt eine Predigt, die ich vor Jahren gehalten habe. Es ist eine sehr lange Predigt. Ihr Titel ist, wie Gott uns hilft, auch wenn wir an unseren Fehlern selbst schuld sind. Etwas in der Art. Ein langer Titel, nicht wahr? Gott hilft uns also sogar, wenn wir an unseren Fehlern selbst schuld sind. Gott hat Adam und Eva geholfen, sie erlöst und ihnen Kleider aus Fell gemacht. Das bedeutet, dass ein Blutopfer gebracht wurde, um ihre Sünden zu bedecken. Und das tat er, als sie noch sündig waren, als sie sich vor Gott versteckten, aber Gott sorgte für sie. Hört ihr, was ich sage? Es kommt also nicht darauf an, ob du Fehler gemacht hast. Das ist wieder Selbstgerechtigkeit, wenn du sagst, Gott hilft nur denen, die sich selbst helfen. Das steht nicht in der Bibel. Doch, nein. Es stammt von Benjamin Franklin. Die Wahrheit ist, dass Gott denen hilft, die hilflos sind. Das müssen wir erkennen. Dort, wo du denkst, dass du dir selbst helfen kannst, wirst du keine Gnade erleben. Dort wird Gott seine Macht nicht freisetzen. Dort kommt alles von dir. Dort hängt alles von deinem Charisma, deinen Fähigkeiten und deinem Talent ab. Und das hat bei Menschen immer ein Verfallsdatum. Es reicht nicht weit, doch mit Gottes Gnade geht es immer weiter. Deswegen heißt es in der Bibel, die auf den Herrn harren, bekommen neue Kraft. Sie werden aufsteigen mit Flügeln wie Adler, auch wenn sie alt sind. Im Psalm 103 steht, Gott erneuert deine Jugend wie bei einem Adler, also die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. Dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler. Nun hör zu, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Falls du nun denkst, für junge Leute stimmt das natürlich. Nein, hier geht es nicht um junge Leute. Er spricht hier ganz ausdrücklich über ältere Leute. Warum? Im Vers davor heißt es nämlich, Knaben werden müde und matt und junge Männer straucheln und fallen. Aber die auf den Herrn harren, so steht es im Vers vorher. Knaben werden müde und matt und junge Männer straucheln und fallen. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. Siehst du das? Es geht also um den Gegensatz zu den jungen Leuten. Es sind nicht die jungen Männer, die laufen und nicht matt werden, die gehen und nicht müde werden, sondern diejenigen, die auf den Herrn hoffen. Der Ausdruck erneuern ihre Kraft bedeutet im Hebräischen wörtlich tauschen ihre Kraft aus. Wörtlich, sie tauschen ihre Kraft aus, Kraft gegen Kraft. Was bedeutet das? Wenn man Kraft hat, ist das gut, oder? Aber nein, deine Kraft hat ein Verfallsdatum. Warum? Weil es menschliche Kraft ist. Sie wird nicht den ganzen Lauf über andauern. Wenn du vor dem Herrn stehst, wie gerade jetzt, und auf den Herrn hoffst, dann wird jedes Mal, wenn du Zeit mit Gott verbringst, Kraft ausgetauscht. Du tauschst deine natürliche Kraft gegen seine allmächtige Kraft. Kein Wunder, wenn du dann jung und stark bleibst. Dann wirst du laufen und nicht müde werden. Du wirst gehen und nicht matt werden. Preis den Herrn. Das ist also die Wiederherstellung in dieser Zeit. Auf Hebräisch et, auf Griechisch kairos, okay? Okay. Woher hast du das, Pastor? Ich möchte euch eine schöne Geschichte aus dem Alten Testament erzählen, eine Geschichte aus der Zeit von Elisa. Elisa ist ein Bild für Gnade. Er ist ein Bild für Jesus Christus. Elia ist ein Bild für das Alte Testament. Deswegen besteht ein großer Teil seiner Wunder aus Gericht. Gericht. Mit ein paar wenigen Wundern der Gnade, aber vor allem Gericht. Vor allem natürlich die Hungersnot, die über Israel kam, weil sie Götzen anbeteten. Aber sein Nachfolger Elisa bekam das Doppelte. Er tat doppelt so viele Wunder wie Elia. Und der Name Elisha hat die gleiche Endung wie der Name Jesus. Scha, wie in Jeshua. Es bedeutet, mein Gott rettet. Der Name Jesus, Jeshua, bedeutet Jahwe rettet. Das ist der Bundesname Gottes. Aber Elisha kommt von Elohim. Gott, der Schöpfer, rettet. Elia heißt, mein Gott ist Jahwe. Aber hier wird Gott ganz persönlich und kommt, um zu retten. Und deswegen sind alle Wunder Elisas, bis auf eines, Wunder der Gnade. Lesen wir die Geschichte in 2. Könige 8. Und Elisa redete mit der Frau, deren Sohn er lebendig gemacht hatte, und sprach, mache dich auf und geh hin mit deinen Hausgenossen und halte dich in der Fremde auf, wo du kannst, denn der Herr hat eine Hungersnot herbeigerufen. Genau wie jetzt gerade. Wir leben gerade inmitten einer Hungersnot, nicht wahr? Okay. Es gibt überall auf der ganzen Welt wirtschaftliche Turbulenzen und viel finanzielle Instabilität. Ich habe euch das schon einmal erzählt. Ich war mit meinem Auto unterwegs und hörte in den Nachrichten, wie sie sagten, und nun geht es um die Krise auf dem Markt, gemeint war der Finanzmarkt. Aber ich verstand, nun geht es um Christus. Yes. Ja, wir müssen uns keine Sorgen machen. Er steht über allem. Für alle, die es nicht verstanden haben, eigentlich hatten sie Krise gesagt, aber ein gesalbtes Ohr hört Christus. Also mach dir keine Sorgen, wenn du Krise hörst. Christus ist größer, Amen. Der große Ich Bin ist mit dir, preist Gott. Und dann sagte Elisa, halte dich in der Fremde auf, wo du kannst. Das sagte er zu der Frau, deren Sohn er lebendig gemacht hatte. Erinnert ihr euch? Sie hatte Elisa ein kleines Zimmer eingerichtet. Sie hatte zu ihrem Mann gesagt, dieser Mann, der immer hier vorbeikommt, ist ein Mann Gottes. Sie wollte einen kleinen Raum für ihn herrichten, und das taten sie. Und man hat Elisas Zimmer in Israel gefunden. Ich habe Bilder von mir, wie ich auf seinem Bett liege. Natürlich ist es nicht sein Bett, aber die Erde, wo sein Bett war. Es hat die Form eines Bettes. Stimmt's, Lawrence? Wir waren dort. Lawrence nickt. Wir waren dort, die Pastoren waren dort, es war gerade offen. Als wir das letzte Mal dort waren, hatten sie es gerade geöffnet. Sie müssen es sonst immer abdecken wegen der Verschmutzung und weil die Vögel Löcher hineinmachen. Deswegen decken sie es ab. Aber als wir dort waren, war es gerade offen und sie luden mich ein, die Gelegenheit zu nutzen und in diesen Raum hineinzugehen. Ich spürte die Salbung, Halleluja. Und weil Elisa auch Elia um die doppelte Portion gebeten hatte, betete ich dort an Ort und Stelle, Gott, gib mir eine doppelte Portion. Die Frau hatte also keinen Sohn. Und der Mann war damals schon recht alt. Darum sagte Elisa zu seinem Diener Gehasi, diese Frau kümmert sich um uns und gibt uns einen Ort, an dem wir wohnen können und sorgt für uns. Was können wir für sie tun? Und sein Diener Gehasi sagte, sie haben keinen Sohn. Da rief Elisa sie. Sie stand in der Tür und er sagte, nächstes Jahr um diese Zeit wirst du einen Sohn in den Armen halten. Amen. Vor kurzem hat eine Frau ein Baby zu mir gebracht. Das war ihr Zeugnis. Sie sagte, das ist das Baby, über das du gesagt hast, nächstes Jahr um diese Zeit werdet ihr ein Baby haben. Sie konnten nämlich kein Kind bekommen. Ich hatte fast die gleichen Worte gesagt, die Elisa gesagt hatte. Und ein Jahr später hielt sie das Baby in den Armen. Das Kind der Frau in der Geschichte von Elisa wuchs auf und ging mit der Mutter und dem Vater aufs Feld und bekam einen Hitzschlag. Ich glaube, dass es ein Hitzschlag war. In der Bibel steht es nicht, aber auf einmal hielt das Kind sich den Kopf, stürzte und starb. Ihr kennt die Geschichte. Gott gebrauchte Elisa, um den Jungen wieder zum Leben zu erwecken. Weiter. Elisa redete mit der Frau, deren Sohn er lebendig gemacht hatte, und sprach: Mache dich auf und geh hin mit deinen Hausgenossen und halte dich in der Fremde auf, wo du kannst. Denn der Herr hat eine Hungersnot herbeigerufen. Und sie kommt auch in das Land. Wie lange? 7 Jahre. Erinnert ihr euch an die 7 Jahre des Hungers und die 7 Jahre des Überflusses? Was willst du damit sagen, Pastor Prince? Wir kommen gleich dazu. Und die Frau machte sich auf und machte es so, wie der Mann Gottes sagte, und zog hin mit ihren Hausgenossen und hielt sich 7 Jahre lang im Land der Philister auf. Weiter. Als nun die 7 Jahre vorbei waren, kam die Frau wieder, nach 7 Jahren, aus dem Land der Philister. Und sie ging hin, um den König anzurufen wegen ihres Hauses und wegen ihrer Felder. Warum? Weil andere Leute ihr Land besetzt hielten. Sie hatte ihr Haus verlassen. Sie hatten das Haus und das Land verlassen, und andere Leute kamen und nahmen es in Besitz. Da kam die Frau wieder aus dem Land der Philister, und sie ging hin, um den König anzurufen. Damals ging man zum König, wegen ihres Hauses und wegen ihrer Felder. Der König aber redete eben mit Gehasi, mit Elisas Diener. Und der König sagte zu Gehasi, dem Diener von Elisa: Erzähle mir doch alle die großen Taten, die Elisa getan hat. Natürlich hatte Elisa viele Dinge getan. Und als er zu der Geschichte kam, wie Elisa den Sohn der Frau wieder zum Leben erweckte, was geschah dann? Nächster Vers. Und es geschah, während er dem König erzählte, wie jener einen Toten lebendig gemacht hatte, wie Elisa den toten Jungen wieder lebendig gemacht hatte, siehe, da kam eben die Frau, deren Sohn er lebendig gemacht hatte. Da kam eben diese Frau. Das erinnert mich an eine Gemeinde, deren Jahresthema dieses Jahr lautet: Nein, es ist nicht nur Kairos, ihr müsst das Ganze sagen. Das Kairos-Jahr, richtiger Ort, richtige Zeit. Wir sehen also anhand von Gottes Wort, und Gott hat mir dieses Wort gegeben, damit ich es euch allen sage, dass Wiederherstellung kommen wird. Denn siehst du, was hier zur richtigen Zeit am richtigen Ort geschieht? Und es geschah, während er dem König erzählte, wie jener einen Toten lebendig gemacht hatte, siehe, da kam eben die Frau, deren Sohn er lebendig gemacht hatte, dazu und rief den König an wegen ihres Hauses und wegen ihrer Felder. Da sprach Gehasi: Mein Herr und König, das ist die Frau und dies ist ihr Sohn, den Elisa lebendig gemacht hat. Das geschah genau im richtigen Moment, im Kairos-Dektos-Moment für diese Frau. Okay? Da fragte der König die Frau, und sie erzählte es ihm. Da gab ihr der König einen Kämmerer mit und sprach: Verschaffe ihr alles wieder, was ihr gehört. Dazu allen Ertrag der Felder, seit der Zeit, da sie das Land verlassen hat, bis jetzt. Nein, ihr habt es noch nicht verstanden. Hört zu, bevor ihr jubelt. Was hat er ihr gegeben? Er hat ihr nicht nur wiedergegeben, was sie verloren hatte, sondern noch viel mehr. Verschaffe ihr alles wieder, was ihr gehört. Dazu allen Ertrag der Felder, seit der Zeit, da sie das Land verlassen hat, bis jetzt. Den ganzen Ertrag des Landes sollte sie bekommen. Ihr das Haus und das Land wiederzugeben, war eine Sache. Das ist schon eine gute Wiederherstellung. Aber auch noch alle Erträge von dem Tag an, an dem sie das Land verlassen hatte. 7 Jahre, Freunde. Die Erträge von 7 Jahren mussten ihr zurückgezahlt werden. Gott sagt also: Wenn ich wiederherstelle, bekommst du viel mehr. Wir haben das schon oft gelehrt. Wenn du zugehört hast, dann weißt du, dass Gott immer viel mehr zurückgibt. Ob du einen geliebten Menschen oder einen Gegenstand verloren hast, ob du Geld verloren hast oder eine Beziehung, was du auch immer verloren haben magst, auch wenn du das Gefühl verloren hast, Gott besonders nahe zu sein, nachdem du dich so lange gesehnt hast. Ich erinnere mich noch daran, wie ich den Herrn angebetet und Gottes Nähe gespürt habe, als ich jünger war, aber heute weiß ich gar nicht mehr, was ich spüre. Wenn du gerade so etwas erlebst, dann hör zu. Besonders in diesem Teil deines Lebens will Gott dir viel mehr wiedergeben. Dann wirst du nicht mehr auf deine Jugendjahre zurückblicken müssen. Es gibt einen Vers im Buch Prediger, in dem es heißt, dass diejenigen, die sagen, die besten Zeiten liegen in der Vergangenheit, nicht weise sind. Sprich nicht, wie kommt es, dass die früheren Tage besser waren als diese? Denn nicht aus Weisheit fragst du so. Und doch mache ich mich selbst dessen oft schuldig. Ich denke an die Vergangenheit zurück, an die schönen Zeiten, diese guten Jahre. Und ich denke an viele Dinge aus der Vergangenheit, an die Erweckungen der Vergangenheit, an den Mann Gottes, den es in der Vergangenheit gegeben hat. Doch nun hat Gott mir diesen Vers gegeben. Er war eigentlich für mich, nicht für euch alle. Ihr lebt alle in der Gegenwart und schaut nach vorn, nicht wahr? Dieser Vers war für mich. Eine Zurechtweisung. Es ist nicht weise, wenn man sagt, dass die vergangenen Tage besser waren. Mach deine Augen auf und schau, was Gott heute tut. Er hat das Rezept für die Herstellung von Manna nicht verloren. Er kann dich immer noch jeden Tag versorgen. Er hat nicht vergessen, wie man einen Weg schafft, wo es keinen Weg gibt, und wie man 3 Millionen Menschen trockenen Fußes durch das Meer gehen lässt. Er hat nicht vergessen, wie man alle jeden einzelnen Abend mit Fleisch versorgt. Er hat nicht vergessen, barmherzig zu sein. David sagte einmal, hat der Herr vergessen, barmherzig zu sein? Den Menschen passiert das. Das ist die menschliche Natur. Aber Gott ist der gleiche, gestern, heute und in Ewigkeit. Er möchte also, dass du dies inmitten der Hungersnot weißt. Er wird dich nicht nur versorgen, sondern dir viel mehr geben, sodass noch viel mehr übrig bleibt. Die Frau bekam alles wieder, aber es waren 120%. Wir sagen 120%, weil es bei den 5 Opfern im 3. Buch Mose so gelehrt wird. Das erste ist das Brandopfer, dann kommt das Speisopfer, dann das Friedensopfer, dann das Sündopfer. Und dann haben wir etwas, das manchmal Übertretungsopfer genannt wird. Oder Schuldopfer. Und das Schuldopfer funktioniert so. Sagen wir, du hast von jemandem etwas gestohlen. Später wird dir bewusst, dass du gesündigt hast und möchtest alles mit Gott wieder in Ordnung bringen. Damals im Alten Testament opferten sie dann einen Widder. Der Widder ist ein Bild für Jesus. Ein männliches Schaf ist ein Widder. Es ist ein Bild für Jesus, ohne Makel. Man brachte ihn also zum Priester. Aber wenn man jemanden bestohlen hatte, dann musste nicht nur das Schaf für die Sünde bezahlen. Man musste es auch wiedergutmachen, Wiedergutmachung leisten und es zurückerstatten. Darauf basieren auch alle Gerichtsverfahren, die jüdisch-christlichen Werten und Prinzipien folgen und die das Fundament aller Gesetze in der zivilisierten Welt bilden. Sie alle basieren auf Prinzipien aus dem 3. Buch Mose. Unsere Werte basieren auf den 10 Geboten. Nicht wahr? Natürlich kommen echte Werte aus dem Herzen, und das basiert auf Gnade. Aber es regelt die Welt von außen, es regelt die Welt. Und wenn die Welt sich daran halten würde, auch wenn es nur äußerlich ist, dann würde sie aufblühen. Das sind also die Prinzipien. Ich zeige euch ein Beispiel. Gehen wir zu 3. Mose 5. Wenn er nun sündigt und Schuld auf sich bringt, so soll er den Raub, den er verübt hat, oder das erpresste Gut, das er erpresst hat, oder das anvertraute Gut, das ihm anvertraut wurde, oder das Verlorene, das er gefunden hat. Moment. Warum hat Gott all diese Dinge für uns aufgeschrieben? Damit seine Bibel dicker wird? Nein, jedes Wort in der Bibel ist von Gott eingegeben worden. Will er uns auch mit diesem Text etwas sagen? Ja, wenn wir Augen haben, um zu sehen und Ohren, um zu hören. Hier sind eindeutig wir alle gemeint, wenn wir gesündigt haben, nicht wahr? Auch alles, worüber er einen falschen Eid geschworen hat. Es beschreibt hier also jede Kategorie von Sünde. Soll er nach seinem vollen Wert zurückerstatten und noch ein Fünftel dazulegen? Wie viel ist ein Fünftel? 20%. Der volle Wert sind 100%. Man musste also 100% zurückerstatten und dann noch 20% Wiedergutmachung obendrauf legen. Und darauf basieren auch die Gesetze in der Welt. Deswegen bekommt man nicht nur einfach den Betrag zurück, den man verloren hat. Nein, der andere muss auch Schadenersatz zahlen. Er zahlt Schadenersatz, habe ich recht? Aber verklag jetzt bitte niemanden. Und wenn ich aus Klagenfurt komme? Ach, Pastor Prince, der war wirklich abgedroschen. Nun gut. Soll er nach seinem vollen Wert zurückerstatten und auch ein Fünftel dazulegen? Und zwar soll er es dem geben, dem es gehört, an dem Tag, da er sein Schuldopfer darbringt. Sein Schuldopfer aber soll er dem Herrn bringen, zum Priester, einen makellosen Widder von der Herde. Das bezieht sich wieder auf Jesus. Natürlich sind alle Sünden durch das Blut von Jesus vergeben. Heißt das, dass wir heute Wiedergutmachung leisten müssen? Das kann schwierig werden. Manchmal ist die Person tot. Manchmal existiert der Ort nicht mehr. Und deswegen ist es wie bei dem Dieb am Kreuz. Er war ein Dieb. Er sagte zu Jesus, Herr, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Nicht wahr? Erinnert ihr euch? Und was sagte Jesus zu ihm? Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Jesus sagte nicht, du weißt, was in der Bibel steht. Geh hin und erstatte alles zurück. Er sagte nicht zu ihm, geh und erstatte 120% zurück. Dann hätte der Dieb gesagt, ich würde ja gerne, aber ich hänge hier irgendwie fest. Das ist es also nicht, okay? Aber warum wurde es dann für uns aufgeschrieben? Weil Gott darin Bilder über seinen Sohn versteckt. Denn wer ist derjenige, der heute alles wiederherstellt? Jesus. Aber Pastor Prinz, Jesus hat nie gesündigt. Das stimmt. Er hat nie gesündigt. Aber er ist an die Stelle derjenigen getreten, die gesündigt haben. Das sind du und ich. Am Kreuz hat Gott ihn, der keine Sünde kannte, zur Sünde gemacht. Das ist gerade der Lernvers meines Sohnes. Wenn ich abends zu ihm gehe, sage ich 2. Korinther 5, Vers 21. Und er sagt, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Immer wieder, eines Tages wird dieser Vers ihm etwas bedeuten. Es ist ein großartiger Lernvers. Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Jesus hat also unseren Platz eingenommen, als wäre er derjenige, der gelogen, erpresst, gestohlen und Meineide geschworen hätte oder was es auch sein mag. Er hat den Platz des Sünders eingenommen und ich habe den Platz des vollkommenen Menschen eingenommen. Das ist Jesus. Ein göttlicher Austausch hat stattgefunden. Wer ist also derjenige, der für meine Sünden verantwortlich gemacht wird? Jesus. Deswegen ist er auch derjenige, der für all diese Sünden Wiedergutmachung leisten muss. Und es gibt einen Vers in Psalm 69, in dem es heißt, die ohne Grund mir Feind sind. Das ist ein messianischer Vers. Ich zeige euch warum. Die ohne Grund mir Feind sind. Ein langer Vers. Und er endet mit, was ich nicht geraubt habe, das soll ich erstatten. Warum ein messianischer Vers? Pastor Prinz, wie kannst du das sagen? Weil Jesus es ist, der hier sagt, was ich nicht geraubt habe, das soll ich erstatten. Er hat es nicht geraubt, aber er hat es erstattet. Und warum bezieht sich das auf Jesus? Vielleicht spricht David hier über sich selbst. Stimmt, gute Frage. Deswegen habe ich den ersten Teil dieses Verses vorgelesen. Sie hassen mich ohne Grund. Und ich habe gesagt, dass es ein messianischer Vers ist. Warum? Weil Jesus diesen Vers im Obergemach zitierte. Und er bezog ihn dabei auf sich. Er sagte in dem Obergemach, sie werden Leute senden und einige von euch töten. Sie werden euch verfolgen, weil sie mich hassen. Johannes 15, Jesus sagt, doch dies geschieht, damit das Wort erfüllt wird, das in ihrem Gesetz geschrieben steht. Sie hassen mich ohne Ursache. Und damit zitiert er Psalm 69. Hätte er weitergesprochen, hätte er auch gesagt, ich erstatte zurück, was ich nicht geraubt habe. Versteht ihr? Mit anderen Worten, Jesus wurde am Kreuz zu demjenigen, der dir zurückgeben wird, was du verloren hast. Und zwar nicht nur, was du verloren hast. Der Mensch kann sich mit seinem Denken heute unter Wiederherstellung nichts anderes mehr vorstellen als das Reparieren von etwas. Wie beispielsweise das Aufbereiten einer Sitzgruppe. Oder die Reparatur von... Nein, heutzutage repariert niemand mehr seinen Fernseher. Man kauft einfach einen neuen. Aber vielleicht die Reparatur deines Autos. Doch was man auch repariert oder wiederherstellt, es ist normalerweise nicht so gut wie das Original, stimmt's? Deswegen ist es manchmal besser, ein neues Original zu kaufen. Denn man weiß schon, dass es wieder kaputt gehen wird. Aber wenn Gott wiederherstellt, wenn Gott repariert, dann hast du danach immer mehr oder etwas Besseres. David verlor einen Sohn. Aber der nächste Sohn von der gleichen Frau, von Bathseba, war 7-mal besser. Das war Salomo. Von allen Söhnen erwählte Gott diesen, um seinem Vater nachzufolgen. Wenn du einen geliebten Menschen verloren hast, zum Beispiel deinen Mann, dann heißt das nicht, dass Gott dir 7 neue Männer geben wird. Warum denn nicht, Pastor? Nein, lieber nicht. Damit kannst du nicht umgehen. Aber Gott wird dir einen 7-mal besseren Mann geben. Amen. Wenn er Sport treibt und sein T-Shirt auszieht, wirst du 7 Falten sehen. Ein 7-Pack, nicht nur ein 6-Pack. Wie bei mir, wenn ich mein T-Shirt ausziehe, hat mein Sohn gelernt, Waschbrett zu rufen. Ja, sprich es ruhig immer wieder aus, mein Sohn. Sprich es aus. Preis den Herrn. Justin und ich machen das jedes Mal. Er ruft Waschbrett. Und ich liebe es, das zu hören. Amen. Pastor, du bringst ihm bei zu lügen. Nein. In der Bibel steht, wir rufen die Dinge hervor, die nicht sind, als seien sie. Das liegt in Gottes Natur. Als Gott die Dunkelheit sah, sagte er nicht Dunkelheit, sondern Licht. Er rief das Licht hervor. Und ich sehe, wie es immer mehr so wird. Wirklich. Ich sehe, wie es passiert. Wenn ich jetzt aus Versehen Wasser verschütte, fließt es in vier Richtungen. Ja, jetzt bist du neidisch, was? Da siehst du mal, er muss eben schwer dafür arbeiten. Bei mir kommt es durch Gnade. Dieser Vers ist also ein Zitat aus Psalm 69. Jesus hat erstattet, was er nicht geraubt hat. Das Kreuz selbst hat uns alles zurückerstattet. Schauen wir uns noch einmal Römer 5 an. Gott aber beweist, das haben wir gerade gelesen, wie viel mehr nun werden wir, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt worden sind, die Kirche spricht noch nicht einmal über dieses viel mehr. Sie spricht nie über dieses viel mehr. Diese Frau in der Geschichte von Elisa bekam nicht nur ihr Haus und ihr Land zurück. Was meinst du, in welchem Zustand dein Haus ist, wenn du es nach 7 Jahren zurückbekommst und jemand anderes darin gewohnt hat? Nein, sie bekam auch das Geld aus den Erträgen von 7 Jahren, um alle notwendigen Reparaturen zu bezahlen. Und es blieb auch noch viel übrig. Amen. Muss man Gott nicht einfach lieben? Hier steht, 5-mal in diesem Kapitel, Römer 5. Ja, Römer 5. Die Zahl der Gnade, Römer 5. Hier steht 5-mal. Viel mehr. Was Jesus getan hat, ist viel mehr. Aber die Kirche spricht kaum darüber. Schaut her. Wie viel mehr nun werden wir, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt worden sind? Wer alles? Ruft Amen. Wenn ihr das seid, dann hört zu. Wie viel mehr nun werden wir durch ihn vor dem Zorn errettet werden? Das sagt uns ganz klar, dass wir die große Trübsal nicht erleben werden. Denn diese 7 Jahre werden auch als Tag von Gottes Zorn bezeichnet. Seht ihr? Deswegen muss die Entrückung vor der Trübsal stattfinden. Ist das nicht eine gute Nachricht? Das ist eine gute Nachricht. Die Bibel nennt es eine gesegnete Hoffnung. Wenn wir sagen würden, dass wir die Trübsal erleben, welche gesegnete Hoffnung sollte das sein? Aber wenn wir sagen, dass wir sie nicht erleben werden, ja, dann ist das eine gesegnete Hoffnung. Amen. Wir werden die Wehen erleben, aber das ist nur der Anfang. Stellt euch nur vor, wie furchtbar es sein wird, wenn all das auf dieser Erde stattfindet. In der Bibel steht, dass die Trübsal schlimmer sein wird als alles, was es von Anbeginn der Welt bis heute gegeben hat. Das willst du nicht miterleben. Und deswegen heißt es in der Bibel, dass Jesus nach den 7 Jahren mit seinen Heiligen wiederkommen wird. Denn wir sind dann schon bei ihm. Praise the Lord. Amen. Hier heißt es also, wie viel mehr werden wir durch ihn vor dem Zorn errettet werden? Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, wie viel mehr werden wir als Versöhnte gerettet werden durch sein Leben? Wir sind also schon gerettet, nicht wahr? Dieser Vers bedeutet, dass wir versöhnt sind. Was bedeutet das? Versöhnt zu sein bedeutet, dass wir bereits gerettet sind. Also kann das nächste Gerettet sich nicht auf das Gerettet beziehen, das wir erleben, wenn wir von Neuem geboren werden und vor ewiger Vernichtung und Verdammnis gerettet werden. Wir sind ewig gerettet, nicht wahr? Aber darauf bezieht sich das hier nicht, sondern auf die Rettung durch sein Leben. Wie viel mehr werden wir als Versöhnte gerettet werden durch sein Leben? Wir bekommen noch mehr. Das bedeutet, dass sein Leben jeden Tag aus uns herausströmt. Es rettet dich von unreinen Gewohnheiten, von schlechten Reaktionen. Es rettet dich sogar körperlich und in deinen Gedanken. Es rettet dich von Depressionen, von dem Gefühl der Einsamkeit und der Verlassenheit. Es rettet dich jeden Tag von all dem, indem es dir jeden Tag seine Liebe zeigt. Es lässt dich wissen, dass du geliebt bist. Du bist geliebt. Und es rettet auch deinen Körper, das musst du glauben. Sein Leben rettet dich körperlich. Vielleicht sagst du zu einem Freund, ich komme gleich zu dir, aber dann vergisst du es und sagst, ich werde alt. Siehst du, du verurteilst dich mit deinen eigenen Worten. Aber in der Bibel steht, dass Gott anders redet. Gott ruft, was noch nicht existiert, als würde es existieren. Und dann wird es Realität. Ist dir schon einmal aufgefallen, dass Jesus nie die gegenwärtige Situation beschreibt? Nur wenn seine Jünger es gar nicht anders kapieren. Er sagte, Lazarus schläft, ich werde gehen und ihn aufwecken. Da war Lazarus schon gestorben. Doch einer der Jünger sagte, wenn er schläft, dann lass ihn schlafen. Er war faul und wollte nicht hingehen. Da sagte Jesus, Lazarus ist tot. Nicht wahr? Und was sagte Jesus zu dem Mann mit der verdorrten Hand? Es war seine Arbeitshand, die rechte Hand. Lukas war Arzt, deswegen sagt er uns das. Jesus sagte, streck deine Hand aus. Man sagt jemandem, dessen Hand verkrüppelt ist, nicht, dass er seine Hand ausstrecken soll. Das sagt man nur, wenn man Dinge, die noch nicht gegenwärtig sind, rufen will, als seien sie gegenwärtig. Und dann werden sie in der Zukunft sein. Amen. Amen. Jesus sagte zu einem Mann, der 38 Jahre lang seine Füße nicht gebrauchen konnte, stell dich auf deine Füße. Und der Mann stand auf. So etwas sagt man nicht, wenn man nicht Dinge sieht, die die Leute nicht sehen. Wenn man nicht die Versorgung über ihm sieht, wenn man nicht sieht, wie Gottes Reich kommt, all den Segen um ihn herum, all die Gesundheit und den Frieden und das Wohlergehen in Fülle. Also sprechen wir es aus. Deswegen ist das Reich Gottes bereits herbeigekommen. Im Geist haben wir es schon. Wenn wir es rufen, dann versuchen wir damit nicht, etwas zu erschaffen, was vorher nicht da gewesen ist. Wir holen nur die Dinge aus der geistlichen Welt in die physische, die materielle Welt. Könnt ihr mir soweit folgen? Wenn du das weißt, wirst du nie mehr allein sein, denn du wirst immer Engel um dich herum sehen, wo du auch bist. Aber sprich nicht mit ihnen, sprich mit Jesus. Wenn du mit ihnen sprichst, gehen sie weg. Sprich mit Jesus. Und vor allem wirst du Jesus sehen, weil er immer bei dir ist. Du wirst die Versorgung sehen, auch wenn in der natürlichen Welt Mangel herrscht. Die Jünger brachten Jesus 5 Brote und 2 Fische. Das ist eine gute Geschichte, also bleib dran. Jesus sagte, wie viele Brote habt ihr? Nur 5 Brote und 2 Fische. Es ging darum, 5000 Männer zu versorgen, dazu noch Frauen und Kinder, also wahrscheinlich 10.000 Menschen. Wie viele Brote habt ihr? 5 Brote, 2 Fische. Was, nur? Das wäre die Singapurer Antwort. Eine andere Antwort, ich weiß nicht aus welchem Land, könnte auch sein, was glaubt ihr eigentlich, wer ich bin? Jemand, den ihr zum Narren halten könnt? Ich bin euer Chef. Okay, das ist auch eine Singapurer Antwort. Nein, weißt du was? Er nahm die 5 Brote und die 2 Fische. Und wenn man den griechischen Text aufmerksam liest, sieht man, dass es kleine Fische waren. Es steht in der Verkleinerungsform. Vielleicht Sardinen. 2 kleine Fische. Er nahm sie. Und was tat er dann? Er dankte Gott für das Wenige, und das Wenige wurde viel. Später, als der Heilige Geist die Geschichte erzählte, wie Jesus die Brote und Fische vermehrt hatte, setzte er die Worte dazu, nachdem der Herr gedankt hatte. Vielleicht solltest du Gott danken, du klagst ständig über deine Schmerzen. Vielleicht solltest du Gott stattdessen für alles danken, was gesund ist. Wer weiß, vielleicht wird sich die Gesundheit vermehren und die Schmerzen übertrumpfen. Dank dem Herrn für das, was du hast. Der Herr bittet dich nicht um etwas, was du nicht hast. Er sagt nicht, was ist das schon bei so vielen? Einer der Jünger sagte das in einem anderen Evangelium. Was sind diese 5 Brote bei so vielen? Ihre Augen sahen nur das Wenige. Aber ich habe euch vorhin gesagt, dass Gott das Schwache und Unbedeutende gebraucht. Also kann er mich gebrauchen. Amen. Könnt ihr mir soweit folgen? Oh Mann, die Zeit fliegt davon und ich muss schon wieder schließen. Preist Gott. Okay, ich komme zum Ende. Hör zu. Gott wird dich nie um etwas bitten, was du nicht hast. Er bittet dich um das, was du hast. Er kam zu Mose, der stotterte und die Schafe auf der Rückseite des Berges Sinai hütete. Als Mose den brennenden Dornbusch sah und Gott zum ersten Mal zu ihm sprach, fiel er zu Boden und zitterte und sagte, Ich kann nicht sprechen. Ich stottere. Ich bin nicht redegewandt. Da sagte Gott, was hältst du in deiner Hand? Gott fragt dich nie nach etwas, was du nicht hast. Du verachtest die kleinen Dinge, die du hast. Ich habe ja nur, nicht wahr? Aber Gott fragt, was hast du? Was ist das in deiner Hand? Ein Stab. Mit diesem Stab ernährte Mose 3 Millionen Menschen und führte sie 40 Jahre lang durch die Wüste. Denn wenn Gott nimmt, was du ihm gibst, selbst wenn es nur kleine Dinge sind, wird Gott seinen Geist und seine Macht hineinlegen. Oder schauen wir uns die Frau an, deren Mann gestorben war. Ihr Mann hatte viele Schulden und die Gläubiger kamen, um ihre Söhne als Sklaven mitzunehmen, weil der Mann seine Schulden nicht bezahlt hatte. Es waren Geldverleiher und sie kamen, um ihr Geld zu holen. Doch da kam Elisa vorbei. Das ist ein weiteres Wunder von Elisa, ein Wunder der Gnade. Und was sagte Elisa zu ihr? Was hast du im Haus? War das nicht offensichtlich? Sie waren bitterarm, sie hatten gar nichts. Wir sagen so schnell, ich habe nichts, aber dabei gibt es immer etwas. Ich wäre beinahe runtergefallen, aber sie haben mich daran erinnert, hey, fall nicht runter, wenn der Pastor auf einmal schrumpft. Sie haben Angst, dass ich auf sie drauffalle, wisst ihr? Sie können nie wissen. Eines Tages passiert es. Dann gehe ich nach vorn und komme nicht mehr zurück. Das könnte durchaus passieren. Denn ich habe immer so meine Probleme mit dem Gehen. Das ist meine Schwäche. Aber in meiner Schwäche wird seine Stärke vollkommen. Nicht wegen etwas anderem. Nun gut, zurück zum Thema. Lenkt mich nicht ab, die letzten Momente. Sonst ist es eure Schuld. Elisa fragte, was hast du in deinem Haus? Und sie sagte, ich habe nur einen ganz kleinen Krug mit Öl. Gut, geh und leih dir leere Gefäße aus. Geh und leih dir leere Flaschen. Flaschen, nicht wahr? Die gibt's ja überall. Na egal, wer den Witz verstanden hat, hat ihn verstanden. Besorge dir Flaschen, die viel Lärm um nichts machen. Besorge dir leere Gefäße, nimm sie mit nach Hause und fang an, Öl hineinzugießen. Auch hier werden wieder Dinge gerufen, die nicht sind. Man gießt nicht Öl aus einem winzigen Krug in ein großes Gefäß. Aber als sie anfing, das Öl auszugießen, konnte sie immer mehr und mehr und mehr und mehr ausgießen. Je mehr Brot Jesus abbrach, um es seinen Jüngern zu geben, desto mehr hatte er in der Hand. Er teilte immer weiter aus, bis die Leute sagten, es reicht. Und danach blieben noch 12 Körbe übrig. Dann sagte Elisa, bring noch ein leeres Gefäß, bring noch einen Krug. Und der Sohn sagte, wir haben keinen mehr, wir haben nur diese gefunden. Da hörte das Öl auf zu fließen. Das Öl hörte nicht auf zu fließen, weil es nicht genug Versorgung vom Himmel gegeben hätte. Das Öl hörte auf zu fließen, weil sie ihm eine Grenze setzten. Sie setzten der Versorgung Grenzen. Die Begrenzung kommt immer von uns. Von Gottes Seite her gibt es keine Grenzen. In der Bibel steht, sie schränkten den Heiligen Israels ein. Und dann sagte Elisa, verkauf all diese Gefäße, die jetzt voller Öl sind, und bezahle damit deine Schulden. Hör zu, sie bezahlte damit nicht nur ihre Schulden, sondern konnte von dem Rest leben. 120%. Seht ihr das? Wie bei der Frau, deren Geschichte wir vorhin gelesen haben. Verschaffe ihr alles wieder, was ihr gehört. Dazu allen Ertrag der Felder, alles, was die Felder hervorgebracht haben, seit der Zeit, da sie das Land verlassen hat, bis jetzt. 7 Jahre. Könnt ihr mir so weit folgen? Er fragt dich nie nach etwas, das du nicht hast. Er fragt immer, was hast du? Und wir sagen, aber das ist nur, es ist nur ein kleines, nicht wahr? Das zeigt, dass wir die kleinen Dinge verachten. Wir verstehen nicht, wie Gott sie gebrauchen kann. Ich habe es letztes Mal schon erzählt. Als Gott zu mir sagte, ich werde dich gebrauchen, um zu vielen Menschen zu sprechen, sagte ich zu ihm, aber ich... Er hat mir leid getan, wisst ihr? Ich sagte, Herr, ich stottere, ich stammele. Und der Herr sagte, das werde ich gebrauchen. Ich sagte, Herr, ich gebe es dir. Wenn du es gebrauchen kannst, dann gebe ich es dir. Deswegen denke ich immer daran, dass ich in diesem Bereich ein Handicap habe. Ich weiß, wie es früher war. Und das bedeutet, dass ich mich heute nicht auf meine Fähigkeiten verlasse. Das wage ich nicht. Bevor ich auf die Bühne gehe, um zu predigen, bitte ich den Herrn immer, schenk mir das Rhema-Wort. Es muss ein Rhema-Wort sein. Ich bete auch für euch alle. Selbst wenn ich vom Geist geleitet bete, weiß ich es nicht bis zum letzten Moment. Ich weiß es nicht. Manchmal lässt er mich im Unklaren, damit ich mich auf ihn verlasse. Denn manchmal ist meine Vorbereitung meine Stärke. Und er möchte nicht, dass ich mich darauf verlasse. Deswegen tut Gott manchmal solche Dinge. Ich hoffe, du verstehst die Wege Gottes ein wenig. Sie sind nicht wie die Wege des Menschen. Ich bete, dass dir dies die Sicherheit geben wird, dass du in diesem Kairos-Jahr des richtigen Ortes und der richtigen Zeit alles wiederbekommen wirst, was du verloren hast. Das, was du verloren hast, wird nicht nur wiederhergestellt oder zurückgegeben, wie ein Mensch es tun würde, sondern auf Gottes Art. So wie es seiner Herrlichkeit und Allmacht würdig ist. Denn wenn Gott etwas tut, ist das nicht wie beim Menschen. dann ist es immer besser. Aber erwarte nicht, dass er es auf die gleiche Weise tut wie ein Mensch. Manchmal kommt es von einer Stelle, von der man es am wenigsten erwarten würde. Vielleicht bist du unterwegs oder gehst zu einem Meeting und triffst auf dem Weg jemanden, so wie die Frau genau in dem Moment zum König kam, als der König zu Gehasi sagte: Gehasi, erzähl mir mehr darüber, was Elisa getan hat. Er muss dem König viele Geschichten über Elisa erzählt haben. Aber in diesem Moment erzählte er gerade die Geschichte, wie der Junge auferweckt wurde. Das ist die Frau! Genau das wird dir auch passieren. Das ist der Grund, warum wir ein Jahresthema haben. Deswegen schenkt Gott uns am Anfang des Jahres ein Jahresthema. Damit du weißt, dass es von Gott kommt, wenn so etwas passiert. Ohne das Jahresthema würdest du es vielleicht nicht merken. Dann würdest du vielleicht nur sagen, da habe ich aber Glück gehabt. Glück, das ist das Schlimmste, was du sagen kannst. Freund, er steht hinter dir. Er wird dich versorgen. Ich habe euch noch nicht einmal den Vers aus Römer 5 gezeigt, den ihr alle kennt. In Vers 17 gibt es 5 viel mehr. Und was steht dort? Denn wenn infolge der Übertretung des einen, der Sünde Adams, der Tod zur Herrschaft kam, die Menschen starben, wie viel mehr werden die, ihr alle, welche den Überfluss der Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen? Das ist das wie viel mehr. Aber das wird nie gepredigt. Wir sind einfach damit zufrieden, gerettet und versöhnt zu sein, statt zu sehen, wie viel mehr wir auch vor dem Zorn gerettet sind, dem zukünftigen Zorn. Diese Gewissheit haben wir. Aber weil ihnen das fehlt, leiden die Menschen unter Depressionen und Ängsten. Und darum entstehen alle möglichen verrückten Lehren. Oder sie denken, dass Gott von uns erwartet, einfach auf das Wiederkommen von Jesus zu warten, statt im Leben zu herrschen. Und dann kommen sie fast nicht über die Runden. Nein, mein Freund. Im Leben zu herrschen heißt nicht, unter dem Leben zu leiden, sondern darin zu herrschen. Was macht ein König? Er herrscht. Deswegen haben deine Worte Macht. Und das gilt noch viel mehr für die, welche den Überfluss der Gnade empfangen haben. Das sind Zwillinge, nicht wahr? Überfluss der Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit. Deswegen predige ich so oft darüber, weil ich möchte, dass du im Leben herrschst. Aber denke immer daran, dass der Grund dafür das Werk von Jesus ist. Und alle Leute sagen Amen. Senken wir alle den Kopf und schließen die Augen. Preis den Namen Jesus. Vater, ich danke dir für diese kostbaren Menschen. Vielleicht hat jemand eingeschaltet oder sitzt hier im Saal, der Jesus noch nie angenommen hat. Vater, ich bitte dich, dass du das Herz dieser Person ansprichst. Denn wir glauben, dass du es bist, Herr, der sie hierher geführt hat. Du bist es, der ihre Herzen vorbereitet hat. Wenn das auf dich zutrifft, dann kannst du das folgende Gebet mitbeten und Jesus Christus wird in dein Leben kommen. Jesus Christus, der Sohn Gottes, der am Kreuz gestorben ist, wird ganz persönlich in dein Leben kommen. Du wirst von Neuem geboren werden und all dieses viel mehr wird in deinem Leben passieren. Jesus sagt, ich bin gekommen, damit ihr Leben habt und es im Überfluss habt. Wenn du das möchtest, Freund, dann bete das folgende Gebet mit. Sag, Vater im Himmel, ich glaube, dass dein Sohn Jesus Christus der Sohn Gottes ist, der am Kreuz für meine Sünden gestorben ist und nun für all meine Sünden haftet. Und ich danke dir, dass du ihn von den Toten auferweckt hast und er lebt, um mein guter Hirte zu sein. Darum erkläre ich jetzt Jesus Christus zu meinem Herrn und meinem Retter. Vater, ich danke dir, dass all meine Sünden ausgelöscht sind. Ich bin nun ein Kind Gottes. Ich bin reich gesegnet, stehe in Gottes großer Gunst und bin tief geliebt. Im Namen von Jesus. Amen. Steht alle auf, preist den Herrn. So wird man gerettet. Manche sagen, das ist ja viel zu einfach. Und es gibt Leute, die es in ihrer menschlichen Denkweise darstellen, als wäre die Rettung ein Prozess. Aber das ist sie nicht. Innerhalb eines Augenblicks wirst du gerettet, und zwar auf ewig. Preis den Herrn. Gebet ist ein Ausdruck unserer Schwachheit, nicht wahr? Deswegen wirst du immer mehr beten, je mehr du dir deiner Schwachheit bewusst bist. Wir wollen kommende Woche dem Herrn vertrauen, dass er uns zur richtigen Zeit an den richtigen Ort stellt, uns Dektos und Kairos-Momente schenkt. Vater, im Namen von Jesus bete ich für deine kostbaren Kinder, wenn sie in diese Woche hineingehen. Uns ist sie unbekannt, aber du kennst alles, Vater. Wir bitten dich im Namen von Jesus, dass der Herr uns vorausgeht und alle krummen Pfade gerade macht. Beschütze uns vor unsichtbaren Gefahren. Beschütze uns und unsere lieben Herr vor unsichtbarem Bösen. Und weil es unsichtbar ist und weil du vorausgegangen bist, Herr, und uns beschützt, wissen wir vielleicht nicht, Herr, dass der Feind etwas für uns vorbereitet hatte, vor dem du uns bewahrt hast. Herr, schenke uns immer ein dankbares Herz. Ein immer dankbares Herz, Herr, damit wir dir von diesem Tag an für alles danken, was du bist. Und besonders für das Geschenk deines Sohnes Jesus Christus. Wir danken dir, Herr. Wir danken dir, Herr. Gib uns ein dankbares Herz. Im Namen von Jesus. Und alle Leute sagen Amen. Gott segne euch. Wir sehen uns wieder.